Das ist der Motor vom Benzingeruch, Boden bebt. Das ist Member, das ist Probe, das ist kalter Schweiß. Das ist wie ein alter Fotofilm, schwarz und weiß. Mann, es ist meine Farbe, ich darf die Zeichen tragen. Ich bin die Handgranate in dem nächsten Streifenwagen. Und hier ist Schutt und Asche, Staub und Rauch, sind Ruin. Ich brauch wie falschen Springer, nur an einem Ring zu ziehen. Siehe die schwarze 7, das ist das 1%. Das ist das Rückencolor, das hier, das ist mein Zement. Ich bin ein Teil der Meute von den Jungs, die Power rufen. Das ist Baden-Baden, Mann, wir machen Hof. Black 7, das ist was am Wahnsinn grenzt. Ich bin so aufgewachsen, bei uns heißt es Klack nicht kämpft. Egal was kommt und kam, dieser Junge stand sein Mann. Das ist mein Eid an dich, schwarz-weißes Heimatland. Das ist Premium. Patches mit der Post, das hier, das ist keine Kurze, das ist meine zweite Haut. Das ist Premium, die FFG. Einig und stolz, das ist Black 7, DMC. Eisernes Kreuz, das ist Premium. Hier heißt es Fick nicht mit der Post, das hier, das ist keine Kurze, das ist meine zweite Haut. Das ist Premium, die FFG. Was einig und stolz, glaub mir, das hier ist der Stoff, aus dem das eiserne Kreuz. Ich hab immer schon gesagt, wenn ich hören will, muss weiterfühlen. Ich kenn mein Zuhause und brauch nie mehr in der Scheiße wühlen. Ich fand endlich Zukunft in dem schwarzen, weißen Heimatland. Ich fand endlich Zuflucht, so als hätte man mein Heim verbrannt. Schaut mal, meine Farben stehen für Ehre und Respekt. Und ich werd die Farben tragen, selbst wenn Erde mich bedeckt. In mir schlägt nur ein Herz und ich zieh für euch in Kriege. Wir sind nicht nur Militär, wir sind auch Familie. Wir sind der schwarze Fluch, ich bin stolz auf wie es ist. Und ich fall in schwarzem Blut, doch nimm einen von euch mit. Ich hab keinen Bock auf euer Leben, weil die Zeit zu schnell vorbei ist. Wo man festgeht zwischen Regeln und ein Freund die Polizei. Ich bin der Typ, der es so leid ist, in dem nie gibt es kein Alien. Warum ich salutier? Ich bin Krieger der Black 7 Gang. Wir kommen mit 100 Mann und es wird Zeit euch zu begraben. Der maskierte Untergang, wir sind Gremium Baden-Baden. Das ist Gremium. Patches mit der Faust, das hier, das ist keine Kutte, das ist meine zweite Haut. Das ist Gremium, die FFG. Einig und stolz, das ist Black 7 DMC. Eisernes Kreuz, das ist Gremium. Hier heißt es Fick nicht mit der Post, das hier, das ist keine Kutze, das ist meine zweite Haut. Das ist Premium, die FFG. Was einig und stolz, glaub mir, das hier ist der Stoff, aus dem das eiserne Kreuz.